1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. 1 Uhr nachts und wir sind wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute auch wieder eine freie Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt und möchtet, dann meldet euch 0800 220 5050, unsere kostenfreie Nummer für euch, oder mailt uns domian@wdr.de. Und schon geht es los mit dem ersten Anrufer. Der erste Anrufer heißt Christian. Christian ist 19 Jahre alt. Hallo Christian. Hallo Domian. Was ist dein cool, Thema? Gut, dass ich mal durchkomme. Ja, mein Thema ist, dass man sich, dass hart arbeiten sich lohnt. Weil mittlerweile ist es so, dass ja wohl sehr viele Leute sehr auf dem Staat angewiesen sind. Und ich denke mal, mit 19 ist das, muss man das nicht. Mhm. Ich kenne sehr viele junge Leute in meiner Stadt, die eben eher zum Staat hinrennen und Arbeitslosengeld 2 beantragen, anstelle sich darum dazu kümmern, dass sie einen Job kriegen. Ich gehe mal davon aus, dass du dann hart arbeitest. Ja, ich würde mal, mein Tag, der hat in der Regel 11 Stunden. Was machst du? Erzähl mal. Ich arbeite von 12 bis um 2 arbeite ich in der Pizzeria. Von 2 bis um 5 trage ich dann noch Prospekte für eine Pizzeria, für ein Restaurant und mittlerweile auch für eine Bar aus. Und von 5 bis 11 bin ich dann wieder in der Pizzeria da. Holla, das ist aber ein harter Arbeitstag. Ein erfüllter Arbeitstag, ja. Was verdienst du in der Pizzeria und bei dem Austragen der... Boah, wenn ich wirklich auf der komplette Stundenlohn hinsehe, müsste es... Also die Kost ist drin, dass ich quasi dort essen kann, trinken kann. Wenn ich was brauche, Zigaretten etc., wird das auch bezahlt. Meine Miete wird von meinem Chef bezahlt. Aha. Und... dann halt eben noch von den Prospekten, das sind dann 1000 Stück für 10 Euro. Das heißt, bei 1000 Haushalten, weiß nicht, klingt nicht gerade viel, aber ich sag so, ich komme dann über die Runden und... Kannst du ungefähr einen Stundenlohn so ausrechnen für dich? Wenn alles Geld draufkommt, 2,30 Euro. 2,30 Euro. Es ist nicht viel, aber ich denke, es ist besser, als sich letztendlich zum Staat hinzurennen, weil das ist für mich absolut keine Option. Denn ich finde, wenn man... Die Leute, die es wirklich nötig haben, das sind die, die wirklich überhaupt nicht mehr arbeiten können, die aufgrund ihres Alters nicht... Das heißt, ich vermute mal, wenn du wenn du jetzt staatliche Quellen anzapfen würdest, kämst du im Monat auf mehr Geld als das, was du jetzt hast. Kann das sein? Also beim Staat, das sind 345, die man bekommt als Lebensunterhaltssicherung. Dazu wird dann auch die Miete bezahlt. Mhm. Das heißt, das sind dann 550 eigentlich auf gut Deutsch fürs Nichtstun. Ja. Das ist für mich keine Option. Ja. Nicht mit 19. Also finde ich eine gute Einstellung. Respekt. Finde ich toll. Das heißt, du setzt dich richtig hin und haust raus, was du raushauen kannst und hast das gute Gefühl dabei, wenn auch nicht viel Kohle bei rumkommt, aber du hast es dir erarbeitet. Ja, das ist super. Ja, es ist auch ein komplett anderes Gefühl, wenn man dafür hart arbeitet für sein Geld oder ob man... Was hast du denn für eine Ausbildung? Oder hast du... Ich hatte meine mittlere Reife mit Quali gemacht und wollte danach aufs Gymnasium hoch. Ja? Und... Ist nicht passiert? Doch, ist auch passiert. Nur ich habe für mich gemerkt, dass das Abitur nicht das ist, was ich selber in meinem Leben machen möchte. Weil ich fühle mich selber in der Gastronomie pudelwohl. Ja? Ja, hast du denn dann mal angefangen oder dich bemüht, eine Lehrstelle zu bekommen? Denn das, was du jetzt machst, ist ja ein reiner Arbeitsjob. Ja, ich hatte es mal eine Zeit lang versucht. Die Sache ist nur die, dass ich auch selber in der Wohnung alleine lebe und mit einer Ausbildung kriegt man leider nicht so viel Geld zusammen, dass es sich lohnt bei der Arbeitszeit. Ja, aber wie ich dich jetzt schon kennengelernt habe, würdest du bestimmt nebenher noch irgendwas anders machen, um dir ein bisschen was zuzuverdienen. Ich finde grundsätzlich toll deine Einstellung, Christian. Und ich höre daraus, dass du ein sehr, sehr ehrgeiziger und strebsamer Kerl bist. Und ich finde, das müsstest du noch mehr kanalisieren zu deinen Gunsten. Wenn du Spaß an der Gastronomie hast, müsstest du alles dran setzen, du bist jetzt erst 19 Jahre alt, ist ja noch alles im grünen Bereich, dass du in der Gastronomie wirklich eine Lehre machst und eine abgeschlossene Sache in der Hand hast. Weil darauf aufbauen, mit deiner Energie, kannst du, wer weiß was, irgendwann machen. So habe ich ein bisschen Sorge, dass du vielleicht irgendwie hängen bleibst und dann doch immer nur solche Arbeiten machst. Nee, der Plan, der ist, wie gesagt, der ist noch sehr viel weiter gestrickt. Der ist schon so weit hin, das liegt, also erstmal die nächsten Schritte sind darin, dass ich mich erstmal in der Pizzeria damit noch ein bisschen weiter reinfinde, auch Praxiserfahrung sammle und dann dort später auch Vollzeit arbeite, weil mein Chef, der hat... Ja, ich weiß nicht, ob man das Luxusproblem nennen kann. Auf jeden Fall hat er das Problem, dass sich die Fahrer, die fahren bloß, aber die packen nicht hinten an. Und das ist ihm eigentlich letztendlich wichtig, wie es eigentlich auch überall wichtig ist. Nur die Sache ist, die fahren einfach nur. Da wird nicht irgendwie mal angepackt, wenn Not am Mann ist. Ja, jetzt muss dein Chef ja hochglücklich sein, dass er so einen Mitarbeiter hat wie dich. Und wenn du sagst, dass letztendlich irgendwie nur 2,30 Euro da rauskommen, fühlst du dich dann nicht ein bisschen ausgebeutet? Oder ausgenutzt? Nein, kann man so sehen. Also es ist wirklich, es ist eigentlich ein kleiner Betrieb. Und dafür, dass ich ja von der Pizzeria auch noch die Prospekte verteile, ist ja, wenn die Bestellungen sich erweitern, würde ich ja daran letztendlich auch noch mehr mit verdienen, weil über das Restaurant, für das ich verteile, ist dann so, dass wenn Bestellungen genug reinkommen, verdiene ich dementsprechend mit. Das heißt, eine Provision fällt für mich dann wöchentlich auch raus. Aber ich denke mal, ausbeuten, klar, jeder normale Mensch wird sagen, für 2,30 Euro würde ich meinen Arsch nicht bewegen. Aber ich sag's nochmal, Christian, für eine gewisse Zeit und um sich erstmal so ein bisschen vielleicht auch so ein Standing zu verschaffen, finde ich das gut, was du machst. Aber das muss anders weiterlaufen, damit du eine richtig tolle Zukunft vor dir hast. Ja, klar. Was sagen denn deine Eltern zu deinen Aktivitäten? Meine Eltern, mein Vater lebt in einer anderen Stadt in einem Pflegeheim, weil er an Chorea-Huntington erkrankt ist. An was ist er erkrankt? Chorea-Huntington. Was ist das? Das ist eine Genkrankheit, die in unserer Familie väterlicherseits quasi. Und diese Krankheit führt unbehandelt nach 15 Jahren zum Tod. Und wie macht sich diese Krankheit bemerkbar? Die Krankheit macht sich daraus bemerkbar, dass ich am Anfang erstmal, mein Vater hat in den Anfangsstadien, er war oft müde, keine Energie, er hat bei der Arbeit geschlafen als Bergmann, auch bei Autofahrten. Mhm. Und im weiteren Verlauf geht diese Krankheit auf die Motorik hinaus, sodass man später nicht mehr essen, nicht mehr lesen. Ach du je. Und man kann nichts dagegen tun, eine komplizierte Erkrankung. Und der Vater liegt jetzt im Pflegeheim, wie alt ist er? Mein Vater, der ist jetzt... Kann ja noch nicht so alt sein. Ja, das ist immer eine Zahnspielerei, weil ich war mal 45. 45, ja. Geht's ihm sehr schlecht? Ich würde von meinem Betrachten heraus, so wie ich die Krankheit kennengelernt habe, würde ich sagen, er ist im Endstadium schon. Die Sache ist nur die, dass die Krankheit, er lebt zwar so gesehen noch, aber er ist komplett handlungsunfähig, zu 100% schwer behindert. Und deine Mutter? Meine Mutter hat mit mir gar keinen Kontakt mehr, genauso wie der sämtliche Kontakt mütterlicherseits. Das heißt, du bist schon ganz auf dich alleine gestellt? Richtig. Umso toller, dass du das machst. Ich möchte das Kompliment nochmal machen, Christian. Manch einer würde sicher in deiner Situation noch abhängen und irgendwie Drogen, Alkohol, weiß ich was. Aber du scheinst ja sehr strebsam zu sein. Besteht eigentlich die Gefahr, dass du diese Erkrankung auch bekommst? Nein, die Krankheit, die kann bei mir nicht ausbrechen, weil ich direkt mit 18 direkt einen Gentest machen gelassen habe. Also, sehr gut. Ja, dieses Gen ist bei mir nicht vorhanden. Das heißt, jeden weiteren Nachkommen nach mir hat ebenfalls dieses Gen nicht mehr. Verstehe. Christian, schön, dass du mich angerufen hast. Und solche Leute brauchen wir in unserer Gesellschaft. Vor allen Dingen, wenn du dann auch weitermachst. Und da wünsche ich dir viel Glück und gutes Gelingen. Dass du in ein paar Jahren was Tolles erlebt, Tolles aufgebaut hast. Ja, wenn das soweit ist, dann rufe ich nochmal an. Sehr gerne. Mein Lieber, alles Gute, Christian. Ihr habt eine super Sendung. Könnte ich ein Autogramm haben? Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich an wegen der Anschrift. Okay. Tschüss. Yep, ciao. Ciao. Das war Christian und es geht weiter mit Claudia und Claudia ist 37. Guten Morgen, Claudia. Guten Morgen, Domian. Claudia, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich liebe meinen besten Freund, aber bevor ich zu dem Thema komme, möchte ich meinem Vorredner richtig Respekt aussprechen, weil ich lebe auch nach der Devise, lieber für 2,30 Euro arbeiten gehen als Hartz-IV-Empfänger. Ja. Es sei denn, man ist Mutter und alleinverdienend. Natürlich, es gibt Leute, denen kann man das wirklich nicht zumuten und da geht das nicht. Aber richtig, er ist jung und aktiv und... Richtig, ja. Da würde ich also sagen, Respekt. Genau. So, ganz groß. So, mein Thema ist... Du bist verliebt in den besten Freund. Ich bin verliebt in meinen besten Freund, ja. Und bist du in einer Beziehung auch noch? Ja, ich bin verheiratet. Du bist verheiratet, ach du lieber Gott. Mein bester Freund auch. Ach du lieber Gott. Verheiratet wie lange schon? Ich bin jetzt 5,5 Jahre verheiratet. Wir haben Pfingstsamstag 7-jähriges. Kinder? Ein leibliches Kind, aber ich habe noch 2 Kinder mit in die Ehe gebracht, ja. Ah ja. So, und dein bester Freund ist auch verheiratet? Ja, der ist auch verheiratet. Und mit ihm bist du so gut befreundet, wie lange schon? Ja, eigentlich erst seit einem Jahr oder über einem Jahr durchs Internetradio haben wir uns kennengelernt. Mhm. War das denn angelegt als Freundschaft oder hast du so heimlich? Nee, es war definitiv immer nur als Freundschaft gesehen und irgendwann... Aber warum spricht man, also in deinem Fall, warum sprichst du über Internetradio oder wie immer das da passiert ist, einen Mann an, wenn du eine Freundschaft suchst und nicht eine Frau? Naja, wir haben halt, wir waren zusammen DJs, haben zusammen in einem Radio gesendet, haben uns super verstanden, haben dann irgendwann gesagt, okay, wir wohnen ja nicht weit auseinander, wir könnten ja mal ein Treffen machen, also dass wir uns auch real kennenlernen. Mhm. Und wir haben uns real kennengelernt, mein Mann war dabei, wir haben uns auf Anhieb super verstanden, es gab keine Probleme, wir verstehen uns jetzt heute noch. Und unter uns beiden Betschwestern. Als du den zum ersten Mal gesehen hast, so jetzt wirklich ganz radikal ehrlich, hast du da gedacht, ist er auch ein schmucker Kerl? Eigentlich überhaupt nicht, mein Voll. Hm. Also ich stehe eigentlich auf groß, blond, blaue Augen. Ja, wie soll ich das beschreiben? Halt, er ist dunkelhaarig, hat einen Vollbart, pummelig und also, ja, also es gab keine sexuellen Reize am Anfang, überhaupt gar nichts. Es war einfach wirklich nur reine Freundschaft. Wir haben uns und dann habt ihr euch über euer Hobby unterhalten und habt euch da ausgetauscht und so weiter. Richtig, wir haben Gemeinsamkeiten festgestellt. Wie oft habt ihr euch dann gesehen? Ach Gott, der wohnt eine Stunde mit dem Auto von uns entfernt. Wir haben uns vielleicht alle paar Monate einmal gesehen. Ach so, das heißt, ihr habt euch auch gar nicht oft gesehen in diesem Jahr. Letztes Jahr war das. Ja. Letztes Jahr. Nee, eigentlich nicht. Ja gut, er war, wenn er hier war, war er auch eine Woche oder 2 Wochen hier oder sowas. Das muss man halt hier auch richtig kennenlernen. War der bei uns. Ach, der war bei euch, also ein Freund der Familie quasi, kann richtig man schon so sagen. Hat dein Mann sich denn mit ihm auch gut verstanden? Ja klar, heute noch. So, und nun bist du verliebt. Ja. Seit wann? Ende letzten Jahres. Und wie erklärst du dir das? Wieso hat das dann plötzlich Klick gemacht? Ich denke, dass das an beiderseitigen Eheproblemen gelegen hat. Ach so, das heißt, bei euch läuft einiges nicht so ganz gut. Bei ihm nicht. Nein, er hat eine Frau, wie soll ich das beschreiben? Die sucht die Schuld nur bei ihm, aber nicht bei sich. Ja. Alle anderen sind schuld, alle anderen Leute sind schlecht und sie ist die beste Frau auf Gottes Erdboden. Okay, er ist unzufrieden in der Ehe. Und warum bist du unzufrieden bei dir? Naja, mein Mann ist ein Ich-Mensch. Ein Ich-Mensch? Mhm. Es muss alles nach seiner Nase gehen. Also, er kommt nach Hause und ich bin nicht parat oder das Essen ist nicht fertig und er ist eingeschnappt. Die Kinder hören nicht auf ihn und er sitzt in der Ecke wie so ein kleiner Junge und ist am Schmollen. Weiß denn dein Ehemann von deinen neuen Gefühlen zu... Nein. Nein. Nein. Gottes Willen. Naja, das hätte ja sein können. Nein, kommt der euch denn jetzt im Moment auch besuchen? Geplant war jetzt das nächste Treffen schwimmen gehen, weil ich muss aus gesundheitlichen Gründen schwimmen gehen. Ich habe jetzt erst eine Bandscheiben-OP gehabt und ich muss was tun gesundheitlich. Und er geht gerne schwimmen und wir wollten halt zusammen schwimmen gehen. Und dann war das nächste Treffen geplant, zu seiner besten Freundin nach Ostholstein zu fahren. Hat er dir denn seine Liebe auch gestanden? Ja, ja. Das mehrmals. Das heißt, ihr telefoniert jetzt oder chattet und... Ja klar, wir haben ich habe jetzt mittlerweile ein eigenes Internetradio, er ist bei mir mit in der Radioleitung. Ich habe auch seine beste Freundin über mein Webradio kennengelernt und ja, wie soll ich sagen, das ist alles okay, ein bisschen also verzwickt, meine ich. Vorher gute Dreiergeschichte mit deinem Ehemann und dir und ihm. Ihr habt viel miteinander gemacht und jetzt fällt deinem Ehemann ja nicht auf, dass er jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen distanzierter ist oder gar nicht mehr sich so oft bei euch sehen lässt? Ich sag einfach mal so, mein Mann ahnt was. Mhm. Aber unser Freund macht sich ja nicht rar. Er kann halt nur nicht so, wie er will. Ne? Mhm. Er hat ja nun halt auch eine Ehe. Wie nah war das eigentlich zwischen den beiden Männern, das Verhältnis? Ja, eigentlich, wie soll ich das beschreiben? Doch eigentlich recht gut, sehr nah. Ne? Sie planen halt auch was alleine. Mhm. Er ist ein Wattebällchen, der andere ist ein Sahnestück, wie auch immer. Ja. Wie soll ich das beschreiben? Ja. Da gibt es halt noch eine Person. Wie? Da gibt es noch eine Person? Ja, da gibt es noch eine Person. Wie? Bei wem? Bei Marcel, also bei unserem Freund. Verstehe ich jetzt nicht, da gibt es noch eine Person. Ja, seine beste Freundin aus Ostholstein, wo wir jetzt hinfahren wollten. Ja. Wo er halt gesagt hat, wenn das mit meiner Ehe schief geht und du dich von deinem Mann nicht lösen kannst, dann gehe ich zu ihr. Aha. Mhm, das ist so das Problem. Also ich habe da so Setzt er dich da ein bisschen unter Druck, oder? Manchmal habe ich das Gefühl, aber irgendwie irgendwo auch nicht, weil sie sagt halt, wenn du dich nicht entschieden hast, dann brauchst du bei mir gar nicht vor der Tür zu stehen, so in dem Sinne, aber ich hab dich trotzdem lieb. Sagt er zu dir? Nein, das sagt sie zu ihm. Ach so. Kompliziert, lass mal die Frau da weg. Sehr kompliziert. Interessant oder wichtig ist deine Situation und deine Position vor allen Dingen. Also meine Situation ist, ich weiß nicht, was ich jetzt von der ganzen Geschichte halten soll. Nein. Ich finde, du musst erstmal aber ganz rigoros in dich hineingehen und die Frage stellen, was ist mit meiner Ehe los? Was will ich von meinem Mann? Also mit meiner Ehe ist eigentlich, ich möchte sie eigentlich nicht verlieren. Du möchtest sie eigentlich nicht verlieren? Nein, ich möchte meine Ehe eigentlich nicht aufgeben. Ich möchte meine Ehe um jeden Preis retten. So, was tust du dafür? Ja, was tue ich dafür? Du lässt dich auf diesen Bär ein. Mich auf dieses Momentane ein. Was kann ich tun? Ich kann noch nicht mal eine Eheberatung aufsuchen. Zumindest ich alleine könnte sie aufsuchen. Mein Mann könnte nicht dran teilnehmen, weil er ist Berufskraftfahrer im Fernverkehr. Ja. Sprichst du denn mit deinem Mann über die Unzufriedenheit? Ja, nur ich spreche da auf taube Ohren, weil wenn ich sage, ich bin mit der Situation unzufrieden, du bist ein Egoist und weiß ich nicht was, dann ist er eingeschnappt, setzt sich in eine Ecke und redet mit mir nicht mehr. Okay, aber so kann es ja nicht weitergehen. Nee, du sagst, man kann nicht zur Eheberatung gehen, weil er Fernfahrer ist. Du sagst, du kannst nicht mit ihm reden, dann ist er dann schmollt er. Ja, was soll denn dann geschehen? Was wäre denn, wenn du ihm erzählst, dass du dich verliebt hast in diesen besten Freund? Dann wäre hier die Hölle auf Erden. Ja. Da bin ich mir hundertprozentig sicher und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Angst vor dem einen und ich habe auch Angst vor dem anderen. Ich habe vor diesem großen Schritt mega Panik. Was hält dich denn noch bei deinem Ehemann? Du sagst, er ist ein Egoist, er ist nie da und er redet nicht mit dir. Was hält dich bei diesem Mann? Was hält mich bei ihm? Ja, eigentlich liebe ich ihn. Ja, du sagst immer dieses Eigentliche, eigentlich liebe ich ihn. Eigentlich ja, heißt immer nicht, so, ich bin naja, vielleicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es einfach nur die Gewohnheit ist und dieses, wir sind ja schon so lange zusammen, ja, wir haben ja ein Kind. Genau, das ist natürlich alles hoch einzuordnen. Die Gewohnheit, das Kind, die Verpflichtung gegenüber. Ich würde mich wahrscheinlich bei ihm halten. Ja, wenn ich jetzt nochmal nach meinem Herz gehen würde, würde ich sagen, okay, ich bin weg. Mhm. Aber ich meine, das ist natürlich eine Aussage jetzt. Wenn du frei so sagen könntest, wenn das Herz frei entscheiden könnte. Dann würde ich gehen, ja. Würdest du gehen, dann würdest du zu diesem Mann gehen, in den du dich jetzt verliebt hast. Richtig, aber bei ich weiß nicht, ob ich bei ihm ankomme, weil er will ja seine Ehe auch retten. Obwohl ich nicht weiß, ob es wirklich bei ihm nur Gewohnheit ist, weil weißt er du, ist sich da auch nicht schlüssig. Ich finde, bei diesen grundsätzlichen Fragen dürfen nie strategische Überlegungen eine Rolle spielen. Nämlich in dem Sinne, ich weiß ja nicht, was der dann will und wie ich dann bei dem unterkomme. Ich finde, man muss immer erst seine Situation klären. Das heißt in dem Fall deine Ehe. Und daraus eine Konsequenz ziehen. Vielleicht sogar mit der Gefahr, dass man alleine dasteht. Aber man führt ein ehrlicheres Leben. Ja, das ist richtig. Das habe ich auch schon überlegt. Das ist jetzt die große Frage für dich. Wenn du offensichtlich sehr unzufrieden wirst, dann musst du es noch viel massiver thematisieren in deiner Ehe. Und auch ein Berufskraftfahrer wird irgendwann mal eine Zeitlücke haben, wo man zu einer Eheberatung gehen kann. Das wäre nur in seinem Urlaub, aber so eine Eheberatung, ich habe mich da mal erkundigt, die geht auf 1-2 Jahre, weil sie ist ja nicht jeden Tag, sie ist ja... Ja, so, okay, ne, wir wollen das in 2 Monaten... Okay, wir wollen das nicht als Ausrede nehmen. Ich sehe ein, dass das kompliziert ist, dann muss man einen anderen Weg finden. Aber so bist du zu träge in der Situation, finde ich. Du lässt es einfach irgendwie so laufen, irgendwie so. Und machst es dir so ein bisschen nett dabei. Bist aber nicht froh und glücklich dabei. Und letztendlich wirst du auf Dauer auch nicht glücklich sein damit. Das stimmt allerdings. Das heißt, das ist natürlich eine Entscheidung, die kein Mensch dir abnehmen kann oder dir, die musst du für dich finden, ob du mit deinem jetzigen Partner weiter zusammen sein willst, auf dieser Basis, wie sie jetzt im Moment läuft. Aha. Oder du musst einen Schlussstrich ziehen unter die Geschichte mit deinem Freund. So geht es nicht weiter. Finde ich. Nee, so kann es nicht weitergehen. Das ist richtig. Ich tue ja meinen Kindern auch keinen Gefallen damit. Genau, genau. Die Kinder merken ja auch, Mama ist unzufrieden, Mama ist gereizt, Mama ist nicht mehr die Mama, die ich mal hatte. Ich würde gerne mal in Sachen Eheberatung, da gebe ich noch nicht so auf, dass das alles nun überhaupt nicht möglich sein sollte. Wir werden dich jetzt nochmal anrufen. Das heißt, meine Psychologin ruft dich an. Mhm. Vielleicht kann sie aus ihrem Erfahrungsfundus da noch ein paar Sachen rauskramen, die dir hilfreich sein könnten. Mhm. Ja, aber ja, das Problem ist halt, ich hatte ja jetzt auch erst eine Bandscheiben-OP und ich bin noch nicht gesund geschrieben. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran, dass ich seit diesem Bandscheibenvorfall abhängig bin. Hm. Ich bin immer irritiert. Was spricht da zwischendurch? Mein Computer. Ach so. Okay, Claudia, wir beenden es mal und wir rufen dich gleich nochmal an. Und dann kannst du auch den Computer ausstellen, damit die Psychologin sich auf dich konzentrieren kann. Aber ich habe dir so meine Grundhaltung ja schon gesagt, dass du eine Entscheidung treffen musst. Und wenn die auch hart und bitter ist für dich, aber es ist letztendlich für dein Leben, glaube ich, viel gewinnbringender. Das ist richtig, ja. So, jetzt legst du auf und wirst von Sabine zurückrufen. Alles klar. Alles Gute wünsche ich. Danke dir, Domian. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch gerne von unserem Thema morgen erzählen. Morgen ist wieder Themennacht und das Thema morgen heißt, ich kann nicht loslassen. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die sich zum Beispiel an einen ehemaligen Partner klammern oder die eine verstorbene Person nicht loslassen können oder die sich von ihren Kindern nicht lösen können oder die sich seit Jahren vielleicht in irgendeine Idee verrannt haben. Ich kann nicht loslassen. Das ist unser Thema morgen und wenn ihr gerne mit mir über eure Geschichte reden wollt, wo ihr so den Eindruck habt, da kann ich nicht loslassen, ich schaffe es einfach nicht, dann meldet euch ab 0 Uhr. Morgen sind die Leitungen geschaltet oder mailt uns domian@wdr.de. So, jetzt geht's weiter mit unserer freien und offenen Themenrunde heute und hier ist die Tanja und Tanja ist 39. Hallo Tanja. Hallo Domian. Tanja, dein Thema. Mein Thema ist, ich habe ein neues Lebensgeschenk gekriegt. Oh, wie das? Ich bin seit Juni letztes Jahr nierentransplantiert. Ah. Hab fast 7 Jahre Dialyse gemacht. 7 Jahre Dialyse. Das ist, glaube ich, eine extrem harte Zeit, oder? Das ist ziemlich hart, ja. Das ist wohl wahr. Mhm. Vor allem, ja, ich war Anfang 30. Meine Tochter 3,5. Ja. Und dann ging das große Organisieren los, ne? Mhm. Was war mit deiner Niere geschehen? Was war? Ich habe als Kind schon Schwierigkeiten gehabt, bin als Kind operiert worden, es ging mir bis dahin gut, hatte dann eigentlich eine Zufallsdiagnose, wo es dann geheißen hat, so, also das tut jetzt halt nimmer und sie sind ab sofort dialysepflichtig. Mhm. So, jetzt hast du im Juni 2009, hast du gerade gesagt, eine neue Niere bekommen. Ja. Und wie geht es dir heute? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite muss ich sagen, ist natürlich ein tolles Gefühl, viel Lebensqualität, die man geschenkt bekommt, im Gegensatz zu vorher. Kannst du heute so alles wieder machen wie früher, ganz früher? Noch nicht ganz. Also ich bin körperlich schon noch ein bisschen eingeschränkt, habe natürlich auch extrem viel Nebenwirkungen durch die ganzen Medikamente. Die man zeitlebens dann nehmen muss. Richtig. Mhm. Und immer, sag ich mal, so immer so einen leichten psychischen Druck, weil eine Abstoßung immer im Raum steht. Ach, die kann immer passieren? Die kann man auch nach 10 Jahren noch haben. Ach so, ich dachte, man beobachtet das so vielleicht 6-8 Wochen und wenn es dann funktioniert hat, dann hat der Körper das angenommen. So kann man das nicht sehen. Also es dauert mindestens ein Jahr, bis der Körper sich überhaupt mal an das neue Organ gewöhnt hat. Ja. Weißt du, von wem das Organ kommt? Nein, also ich habe so ein bisschen in den Unterlagen im Krankenhaus gespickelt. Also ich weiß, dass die Niere ungefähr 10 Jahre älter ist als ich. Mhm. Also von einer fremden Person, es ist keine Nierenspende aus der Verwandtschaft. Nein, es war eine Leichenspende. Eine Leichenspende. Mhm. Das heißt, du stehst also immer parat, bist immer mit Handy unterwegs. Mhm. Auch diese, was weiß ich, wenn du ins Kino gehst oder in ein Theater oder so, von wegen hier Handy aus, das geht gar nicht. Das heißt, du musst letztendlich ständig parat sein, dass die aus der Klinik anrufen, wir haben ein Spenderorgan, sie müssen sofort in die Klinik kommen. Richtig. Mhm. War das dann bei dir auch so, dass du überrascht wurdest? Ja, klar. Also die haben im Anfang Juni dann letztes Jahr, samstagsabends, wir waren auf dem Geburtstagsfeier. Ach so, ihr wart woanders. Ja, mhm. Wie gesagt, immer Handy dabei, zu Hause Rufwalterschaltung aufs Handy. Ja. Und damit das alles ja nichts schief gehen kann. Ja, ja. Und dann angerufen, alles stehen und liegen lassen und sofort in die Klinik. Und da muss zu Hause immer schon ein kleines Köfferchen stehen für den Klinikaufenthalt. Naja gut, ich habe es jetzt nicht arg weit hier in die Klinik, ah, ja, das ist ja nur 10 Minuten, Viertelstunde, aber... Was ist das für ein Gefühl, ein Organ in sich zu tragen, das vielleicht sogar zu spüren, wenn man dran drückt, ich weiß nicht, ob man spürt. Und man weiß, dieses Organ kommt von einem anderen Menschen und dieser Mensch ist verstorben. Also der Anruf kam samstags abends. Ich bin dann sonntags morgens zwischen 6 und 7 in OP gefahren worden, weil da werden ja doch eine ganze Menge Untersuchungen gemacht, ob das dann auch wirklich passt und dass man da auf Nummer sicher gehen kann. Und bin dann sonntags mittags aufgewacht, also mir ging's gut und ja, und hat dann so überlegt, Mensch, Sanja, du liegst jetzt hier, hast du auf den Moment wirklich Jahre gewartet. Und irgendwo sitzt jemand, wahrscheinlich nicht nur eine Person, sondern viele Personen, die um einen Menschen weinen und trauern. Und ich freue mich. Mhm. Aber genau das wollte diese Person ja, denn diese Person hatte einen Organspendeausweis. Korrekt, alles richtig. Nur das Gefühl, dann auch selber damit umgehen ist zu klar, können. Ist klar, ja. Das ist dann schon was anderes. Hast du denn manchmal das Gefühl, ist das für dich befremdlich, einen Fremdkörper, also etwas Fremdes in dir zu haben? Nein, das ist mittlerweile meine. Ah ja. Also die habe ich also kopfmäßig komplett angenommen, auch wenn ich mit dem Teil viel Ärger hatte. Bis jetzt schon, ist auch schon meine zweite Transplantation. Ach, das ist die zweite schon? Ja, also ich bin im November 2002 an die Dialyse gekommen und habe im Mai 2003 eine Spenderniere von meinem Stiefpapa bekommen. Und die habe ich aber innerhalb von 10 Tagen zerstört. Wie merkt man das, dass das nicht funktioniert dann? Ja, zum einen ging es mir relativ schlecht. Mhm. Die Werte waren sehr schlecht. Man hat versucht, diese Abstoßung aufzuhalten. Und das war nicht möglich. Und man hat innerhalb von 10 Tagen die Niere wieder rausgenommen. Weil das sonst lebensbedrohlich gewesen wäre für dich. Die wäre geplatzt, ja, und dann wäre ich an inneren Blutungen gestorben. Die wäre geplatzt? Mhm. Ist das immer so, wenn ein Organ nicht, also eine Niere nicht angenommen wird, dass sie dann platzt? Nee. Die kann auch einfach nicht arbeiten. Also, aber ich habe halt so stark reagiert und habe die überhaupt nicht angenommen. Und warum wäre die dann geplatzt? Weil mein Körper so dagegen gearbeitet hat, dass die also am Rand, wo sie die dann wieder entnommen haben, schon so sulzig war, dass die nicht mehr länger gehoben hätte. Also hätte dein Körper die erdrückt, kann man das so sagen? Ich weiß nicht, ob erdrückt, aber einfach dagegen angekämpft, also zerstört, regelrecht zerstört. Ja. Ja. Ja. So, und dann kamen die vielen Jahre wieder Dialyse und dann, wie gesagt, voriges Jahr die neue Niere. Aber du hast gerade das Gespräch eröffnet mit dem Satz, ich habe ein neues Leben. Ja, ich habe insofern ein neues Leben, dass sich natürlich, wie gesagt, die Lebensqualität jetzt um einiges geändert hat. Ja, auch die Familie natürlich dementsprechend denke ich mal, weniger belastet ist. Meine Tochter sich natürlich riesig gefreut hat. Es gibt ein Kind, gibt es? Ja, ja, eine Tochter. Wie alt ist die Tochter? Sie wird jetzt 12. Ah ja. Und du lebst mit deinem Partner auch zusammen? Ja, ja, ich bin seit fast 17 Jahren verheiratet, also der hat es von Anfang an alles mitgemacht. Das heißt, für ihn war das auch eine große Belastung, die Erkrankung? Definitiv. Hat das eure Ehe auch belastet? Gestärkt. Gestärkt? Ja. Das heißt, ihr steht heute besser da als früher? Besser würde ich nicht mal sagen. Ich glaube, es hat zwischenmenschlich uns keinen Abbruch getan. Mhm. Also wir haben eine sehr stabile Beziehung. Sind uns, denke ich mal, sehr ähnlich, können über alles reden. Wieso meinst du dann gestärkt? Ich weiß nicht, auch zu erleben, wie der Partner reagiert. Also jetzt gerade er, indem ich gesehen habe, wie er reagiert, wenn er sich große Sorgen um mich macht. Verstehe. Oder so am Anfang war das so, dass er gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass ich da jetzt nichts tun kann. Also er hat sich sofort testen lassen, hatte die falsche Blutgruppe. Und hat dann immer zu mir gesagt, ich dachte, weißt du, normalerweise, wenn irgendwas kaputt ist, gehe ich in die Garage und dann hole ich mein Werkzeug raus und dann repariere ich das und dann funktioniert es wieder. Also er war auch sehr hilflos natürlich in der Zeit. Also du sagst, dass die Familie nun weniger belastet ist dadurch, dass du jetzt transplantiert bist. Aber wenn du das so erzählst, schwingt über allem irgendwie so ein großes Aber? Oder fehlinterpretiere ich das? Nee, es ist einfach so, wie gesagt, durch die erste Abstoßung, die ich hatte und jetzt mit der zweiten Niere, ich hatte jetzt auch wieder 4 Abstoßungen am Anfang nach der Transplantation, die man allerdings hat medikamentös einfach aufhalten können. Ach so, da ist die permanente Angst, das könnte wieder passieren. Und dann geht alles wieder von vorn los. Ja. Wie oft kann man eigentlich transplantiert werden? Bis zu 3-mal. Bis zu 3-mal nur? Ja. Das heißt, du hättest dann noch einmal eine Chance? Eine Chance hätte ich noch, ja. Wie alt kann man eigentlich, nehmen wir mal an, und ich würde es dir von Herzen wünschen, dass dieses Organ bei dir bleibt, wie lange könntest du es behalten, bis du alt und grau bist? Also ich kenne jemand hier bei uns aus dem Ort, die hat ihre Niere mittlerweile fast 30 Jahre, nimmt fast überhaupt keine Medikamente mehr, also ganz geringe Dosis, und der Körper hat dieses Organ also voll akzeptiert. Das ist ja toll, das ist ja eine tolle Geschichte. Ja, also das gibt es. Gibt natürlich, ich habe viel gesehen, ich war viel in Krankenhäusern. Es gibt aber auch, wie gesagt, viele Nieren, die einfach nach, was weiß ich, 8, 10, 12 Jahren noch abgestoßen werden. Und dann geht das ganze Martyrium von vorne los. Wenn man so eine schwere Erkrankung hat, in so jungen Jahren auch wie du, ist doch wahrscheinlich die gesamte Lebensplanung, was das Berufliche anbelangt, völlig über den Haufen geworfen worden, oder? Ja, also am Anfang, ich war natürlich nach der Diagnose und nachdem die erste Transplantation relativ schnell eingeleitet wurde, war ich 1,5 Jahre im Krankenstand. Was hast du beruflich früher gemacht? Ich arbeite immer noch. Ach, du arbeitest immer noch? Ja, ja. Oder wieder? Ich habe immer gearbeitet. Ach so, also trotz Dialyse und trotz der ganzen Belastung hast du gearbeitet. Und was arbeitest du? Ich arbeite bei der Bank. Ja. Und das hast du mit deinen Chefs dann so geregelt, dass du immer wieder die Stunden dann weg bist zur Dialyse und das hat man dann so. Ja, ganz so einfach geht's nicht. Also ich habe am Anfang dann nach der missglückten Transplantation habe ich mich dann für die Peritonealdialyse entschieden. Das ist die Bauchfelddialyse. Kann man dann selber machen. Wo macht man das? Man hat einen fest implantierten Schlauch im Bauch und es wird eine Flüssigkeit zwischen Bauchfell und innere Bauchdecke eingelassen und das Bauchfell funktioniert praktisch dann wie ein Filter. Und das kann man selbst machen? Genau. Das kann man zu Hause machen? Ja, genau. Ach so. Und dann hatte ich also mein Material im Geschäft und habe dann ich habe Vollzeit gearbeitet, 100% zu der Zeit. Und hatte mein Material und einen Raum im Geschäft. Dort konnte ich dann dialysieren. Wie lange hat das dann gedauert? Ungefähr? 20 Minuten, halbe Stunde dauert so ein Wechsel. Muss man 4-mal am Tag machen. Aber eine tapfere Frau, die das alles dann so und ein Kind noch zu Hause und Haushalt. Viel Organisation. Ja, glaube ich auch. Ist nur schade, wenn man einfach Menschen sieht, die eigentlich gesund sind und so pflegelhaft damit umgehen und es gar nicht zu schätzen wissen. Das wissen die meisten Menschen. Ich glaube, die meisten Menschen wissen das erst zu schätzen, die Gesundheit, wenn sie mal krank sind. Ich glaube, leider ist der Mensch so. Leider Gottes. Tanja, ja. Schön, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Und ich freue mich, dass es dir jetzt gut geht und wünsche dir nur wirklich, dass du 100 Jahre alt wirst mit deiner. Ich glaube, so alt will ich gar nicht werden. Auch sag's nicht. Aber so ein paar schöne, das wäre schon toll, ja. Ja, ja. Also auf jeden Fall alles Gute und ganz viel Glück wünsche ich dir alles und deiner Familie. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Micha, 38. Guten Morgen, Micha. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, erstmal vielen Dank, dass ich in der Sendung sein darf. Sehr gerne. Um was geht's bei dir? Ja, also mein Thema ist Schlaflosigkeit und du sprichst mit einem Mann, der die Fähigkeit verloren hat, einzuschlafen. Oh, weh. Und niemand kann mir richtig helfen. Ah, weh. Mhm. Und ich habe ja auch große Probleme damit, deswegen bin ich sofort emotional auf deiner Seite und ahne, wahrscheinlich, du hast es natürlich viel schlimmer, wie kompliziert das ist und wie schwierig und leidvoll das für dich sein mag. Ja, das ist sehr leidvoll und man muss sich das so vorstellen, also du hast halt einen guten Tag, alles ist Knorke und du gehst irgendwann ins Bett, also ich gehe halt ins Bett, nicht dann, wenn ich müde bin, sondern wenn ich meine, dass es halt Zeit ist, weil ich einfach nicht müde werde. Ja, du wirst nicht müde. Ich werde nicht müde, du kannst machen, was du willst und du kannst zwei Tage auf sein, du wirst nicht müde. Ich bin gerade zwei Tage auf, du bist die letzten 48 Stunden, ungefähr 8 Stunden nur geschlafen und ich werde trotzdem jetzt nicht müde. Also du musst dir vorstellen, du gehst halt ins Bett und es passt halt alles. Du findest es auch gemütlich und legst dich dahin. Ja. Und das ist so vom Gefühl her wie der letzte Ferientag nach den großen Ferien. Weißt du, morgen geht die Schule los und ja, irgendwie, du kommst einfach nicht zur Ruhe. Naja, und dann liegst du da so 3-4 Stunden. Im Winter geht das noch. Im Sommer ist das ziemlich ätzend, weil dann wird es langsam hell, die Vögel nerven. Auch im Winter ist das absolut ätzend. Wenn man 3-4 Stunden im Bett liegt und nicht einschlafen kann, ist das grauenhaft. Genau. Was machst du dann? Schmeißt du dich von einer Seite auf die andere oder was machst du? Ja, also ich lege mich einfach hin und ich denke einfach an nichts, das geht. Mhm. Ja, du kannst dich zwar in so eine Stimmung versetzen, indem du so Fantasien hast. Ich sag mal, ich habe es letztens meiner Mutter so ein bisschen erklärt. Also so eine schöne Fantasie wäre zum Beispiel, du fährst mit dem Cabrio an der Côte d'Azur lang, bla bla bla. Mhm. Nur, ich kann die Côte d'Azur hoch und runter fahren, ich schlafe trotzdem nicht ein. Aber immer in der Hoffnung, dann irgendwann doch. So ist es, ganz und, genau. Und irgendwann nach Stunden passiert es dann auch. Ja, es passiert dann auch, aber eigentlich geht es nur noch mit Medikamenten gerade. Also. Wie lange hast du dieses Problem schon? Ich habe das Problem seit 3,5 Jahren und ich bin ungefähr seit 15 Monaten in ärztlicher Behandlung. Kam das Problem plötzlich? Das kommt schleichend. Also am Anfang, ja, da denkst du, ach, du hast eine schlechte Phase oder keine Ahnung. Und dann probierst du die lustigsten Sachen. Also machst abends mal einen Spaziergang oder machst wieder Sport, kaufst ein neues Bett oder Fenster auf, Fenster zu. Und die Leute empfehlen einem auch sehr gerne, trink doch mal heiße Milch mit Honig oder sowas, ne? Ja, ist der beste Tipp überhaupt. Ja, ja. Ja. Ja, nur um mir noch ein genaues Bild zu machen, auf wie viel Stunden Schlaf pro Nacht kommst du im Durchschnitt? Das kann ich nicht sagen, aber es kommt ja nicht nur auf die Dauer drauf an, sondern es kommt auch auf die Qualität drauf an. Also wenn du auch, also wie ich, auf Medikamente schläfst, ist das wunderbar. Nur dummerweise wachst du morgens auf, als hätte ich einen Omnibus überfahren. Ja, ja, ja. Das heißt, du musst im Moment Medikamente einnehmen, Schlafmedikamente. Genau, also nein. Also ich arbeite gerade, also ich habe gerade eine Medikamentenumstellung und ich nehme tagsüber Stimmungsstabilisierer, damit mich das nicht so runterzieht. Und ich nehme nachts ein Medikament, was, naja, ich sag mal, das ordnet deine Gedanken neu. Also wenn du jetzt Grübeleien hättest, ja, die du selber nicht kennst, weil das Gehirn ist ja so ein Riesenteil und wir kennen nur einen kleinen Teil davon. Ich habe viel experimentiert mit Melatonin. Weißt du was darüber? Ja, weiß ich. Also ich habe zuletzt experimentiert mit Serotonin und davor mit Dopamin. Hat beides nicht funktioniert. Es gibt seit neuestem ein in Deutschland auch zugelassenes Medikament, das auf Melatonin-Basis hergestellt wird. Ja. Vielleicht kannst du das deinem Arzt mal sagen und ich könnte ja da auch mal rangehen. Aber in einem Schlaflabor warst du noch nie? Doch, ich war in einem Schlaflabor und das ist sehr interessant, kann ich nur jedem empfehlen. Da hat man festgestellt, dass ich eine Schlafeffektivität habe, die zwischen 32 und 46% liegt. Ein normaler Mensch hat so ungefähr ab 82% aufwärts. Das muss auf Dauer. Also bei mir ist das so, wenn ich über mehrere Tage schlecht oder über mehrere Nächte, bei mir sind es ja eher dann Tage, schlecht geschlafen habe, bin ich nervös, bin ich reizbar, ich bin unkonzentriert. Ist das bei dir auch so? Das ist bei mir auch so und vielleicht ist das hier auch gerade mal die richtige Stelle, mich bei meiner Freundin Corinna zu bedanken, weil es ist einfach danke, dass du es mit mir aushältst. Und mit dir, wohnst du mit ihr zusammen? Nein, ich wollte noch sagen, so ein Mädchen muss man erstmal finden, so sieht's nämlich aus. Nein, wir haben eine Fernbeziehung, ja? Aber es macht keinen Unterschied, ob sie da ist oder nicht, also es hat mit meinem Schlafen nichts zu tun. Mhm. Glauben die Ärzte, die dich jetzt eingehend untersucht haben, auch in dem Schlaflabor, dass es eine seelische Ursache hat oder ist es eine hormonelle Ursache? Hormonell schon mal gar nicht, sondern wie soll ich das sagen? Also am Anfang machen die natürlich ein Screening und gucken, wie klappt das mit dir, dein soziales Umfeld, dein Job und so weiter, haut das alles hin oder liegen da irgendwelche Ursachen? Mhm. Das ist ja nicht immer eine Ursache, sondern das sind viele kleine. Ja, kurze Zwischenfrage, was machst du beruflich? Ich bin selbstständiger Kaufmann und ich handle mit Gebrauchtwagen. Das ist momentan nicht so eine tolle Branche, aber gut. Ja, aber auch ein anstrengender Job und Stressjob. Ja, und du musst halt viel recherchieren, viel telefonieren. Oft existenzielle Ängste, dass der Laden nicht läuft? Nee, überhaupt nicht. Also okay, die haben also ein Screening gemacht, so wie du es gerade erzählt hast. Genau. Und haben die seelischen Ursachen ausgeschlossen. Genau. Ah ja. Genau, also im Schlaflabor hat man festgestellt, dass ich möglicherweise Restless Legs habe. Das heißt, das ist eine Erkrankung im Gehirn. Und zwar geht es darum, dass der Botenstoff Dopamin nicht richtig ausgeschüttet wird. Ah, ja. Und dadurch ist dein Körper ständig in einer Anspannungssituation. Das Gehirn ist ja ein einziger Chemie-Cocktail. Genau so. Und wenn eine ganze Kleinigkeit nicht stimmig ist, kann das ganze Ding durcheinander kommen. Ganz genau. Und das Ganze ist natürlich mit so drei Grundängsten behaftet. Das ist die erste halt, dass es nicht mehr besser wird. Mhm. Und die zweite einfach, dass dein Körper diese Belastung irgendwann nicht mehr aushält und du halt irgendwann mal irgendeine Art von Infarkt bekommst. Ja, und ich habe halt keinen Bock mit 45 zu sterben, sag ich dir ganz ehrlich. Und die dritte Angst ist einfach, dass die Medikamente, die man nimmt, irgendwann mal deine Organe zerstören. Mhm. Ist ja klar. Also so stark sind die, die du einnimmst? Nee, aber wenn du drei Tabletten am Tag nimmst und dann öfter mal noch so ein Triptan wegen der Migräne, ist alles nicht so dolle, ne? So, jetzt hast du in den letzten 48 Stunden nur 8 Stunden geschlafen. Genau. Bist also jetzt entsprechend aufgedreht. Irgendwie. Ich bin aufgedreht, weil ich diese Stimmungsstabilisierer nehme. Also normalerweise... Wie wird jetzt gleich die vor uns liegende Nacht für dich sein? Was hast du vor? Ja, also ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. Ich mache immer schon rechtzeitig so, schüttle ich mein Bett auf und lüfte nochmal durch und... bereite mich darauf vor und ich würde irgendwann wieder Medikament nehmen und mich hinlegen. Also eigentlich ist es auch viel zu spät. Normalerweise müsste man früher ins Bett gehen, aber wenn du nicht müde wirst, verspürst du diesen Druck halt nicht. Ne? Wann musst du wieder aufstehen für deine Arbeit? Ja, der Vorteil ist natürlich, dass ich mir das ein bisschen frei einteilen kann. Das heißt, wenn ich heute Nacht noch im Internet irgendwas gucke, passiert bis morgen früh um 8 nichts. Also kann ich um 8 aufstehen, weil ich 7:45 wieder, ich arbeite von meiner Wohnung aus, halt nebenan im Büro sitzen kann. Hast du denn das Gefühl, dort, wo du bist, in guten medizinischen Händen zu sein? Ja, sehr gut. Ich habe extra gewählt einen Psychologen und auf der anderen Seite einen ganz anderen Neurologen, weil der Psychologe ist halt für die Seele und der Neurologe ist für die Nerven und ist immer schön, wenn die sich miteinander verständigen das alles nicht nur von einem ausgeht. Ja. Also die Hoffnung ist da, dass man das in den Griff bekommt, genau. Dass man die Chemie wieder in eine gute Balance kriegt. Genau. Das wäre die Hoffnung. Was ich ja auch sagen wollte, also das ist so, das so mit als Schlusssatz gedacht, also als Fazit quasi an alle Betroffenen, nicht lange warten, gleich zum Arzt gehen, weil nur der kann dir helfen, dass ein Stück Lebensqualität zurückkommt und das ist halt entscheidend. Die verliert man wirklich, wenn man nicht schlafen kann. Ganz genau. Ja. So, dann wünsche ich dir, dass du einigermaßen in den Schlaf jetzt kommst und morgen früh nicht allzu fertig aufwachst. Vielen Dank fürs Gespräch und ich hätte auch gerne noch ein Auto kommen. Sehr gerne, Micha. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, super, danke schön. Tschüss. Schlaf gut, tschüss. Sarah, 24. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen. Sarah, um was geht's bei dir? Es geht um meine Mama. Ich habe gestern schon mal angerufen, bin aber leider nicht in deine Sendung gekommen. Mhm. Und zwar hat meine Mama Brustkrebs, beidseitig. Und ist gestern Morgen um 3 Uhr verstorben. Gestern Morgen um 3 Uhr? Ja. Also gestern Nacht um 3? Ja, gestern Nacht, morgen, wie auch immer. Nacht halt, ja. Mhm. Ja. Wie alt ist deine Mama geworden? Meine Mama ist 49 geworden. Ja. Wie lange hat sie sich mit dieser Erkrankung herumgeschlagen und gekämpft? Mai 2006 hat es angefangen mit Rechtsbrustkrebs. Mhm. Und Januar 2009 kam dann links Brustkrebs. Mhm. Beides mal mit Brustabnahme, also das Brustgewebe ist weggenommen worden. Ja. Mit Lymphdrüsenentfernung, mit teilweise Brustmuskelentfernung und... Also sehr radikale Eingriffe? Sehr viel Gewebe weggenommen worden. Dennoch hatte sich der Krebs im Blut versteckt und ist in den Körper gegangen? Ja, er hat sich vor allem in den Lymphdrüsen versteckt. Mhm. Also sie hatte eine sogenannte Lymphangiosis Karzinomatosa. Also diese Krebszellen haben sich da drin versteckt. An welchen Stellen ist denn der Krebs dann jetzt nachträglich dann noch ausgebrochen? Also leider konnte die abschließende Untersuchung, sie war jetzt im Krankenhaus, wegen einer beginnenden Lungenentzündung. Mhm. Und leider konnte die Untersuchung nicht mehr durchgeführt werden, weil sie verstorben ist. Mhm. Sie wollten nochmal die Lunge und den Kopf durchschauen, ob da Metastasen sind. Ist nicht dazu gekommen. Ja, jetzt ist deine Mama letzte Nacht gestorben. Ja, und ich sitze hier und... Und weiß gar nicht, was los ist. Ich verstehe es nicht. Kannst du es nicht verstehen? Mhm. Nee. Ja. Deine Mutter ist im Krankenhaus gestorben? Ja. Und du warst dann wahrscheinlich nicht dabei nachts um 3? Sie haben uns angerufen kurz vor 3. Ich war ja noch relativ wach, weil ich noch dachte, vielleicht komme ich noch dran in der Sendung. Mhm. Hab dann deine Sendung noch verfolgt und bin dann ja so ein bisschen hingedöst. Und dann hat kurz vor 3 das Telefon geklingelt und ich habe schon gesehen, Nummer vom Krankenhaus. Mhm. Und dann wollte die Ärztin aber nicht mit mir sprechen, hat meinen Vater verlangt. Mhm. Ich wohne noch bei meinen Eltern im Haus. Mhm. Und dann bin ich zu meinem Vater und er meinte nur, ja, wir kommen. Und da wusste ich schon, okay, jetzt muss schnell gehen. Ich gehe zurzeit an Krücken, weil ich frisch operiert bin. Habe also so schnell wie möglich versucht, mich anzuziehen und noch kurz hier Katzenwäsche zu machen. Und 10 Minuten später sind wir schon im Auto gesessen. Und als er ankam, lebte deine Mutter noch? Nein. Nein, da war sie verstorben. Wir sind 10 Minuten zu spät gekommen. Aber du hast sie denn dann gesehen, du konntest sie sehen noch? Ich konnte sie sehen, also sie haben eine halbe Stunde reanimiert und kurz bevor wir gekommen sind, haben sie aufgegeben. Mhm. Und ich konnte sie sehen, sie lag da. Sah sie friedlich aus? Ja, unglaublich. Ja, wie wenn sie schlafen würde, so wie sie auf dem Sofa lag die ganze Zeit und geschlafen hat. Mhm. Ich habe immer gewartet, dass dieser Brustkorb sich hebt und senkt und kam einfach nicht. Hat deine Mutter gewusst, wie ernst es ist? Wir wussten alle, dass es eine ernste Situation ist mit diesem Krebs. Das wussten wir. Meine Mutter hatte eine besondere Art Krebs, inflammatorisches Mammakarzinom, das heißt also entzündlicher Krebs, der sich auch noch schön an der Haut mit roten Flecken zeigte und alles. Also wir wussten, dass es irgendwann kommt. Mhm. Aber man hatte doch nicht jetzt so schnell damit gerechnet. Nein, also wie gesagt, an dem Abend war ich bis um 10:30 bei meiner Mama. Mhm. Mit meinem Papa zusammen. Und da konnte man mit ihr noch reden? Sie hat uns verstanden, sie konnte nicht mehr gut antworten, weil sie starke Schmerzmittel und starke Beruhigungsmittel bekommen hat, weil sie eine Beatmung brauchte und diese nicht akzeptiert hat, wenn sie keine Medikamente hatte. Aber sie hat zumindest, sie war dann noch 10 Minuten oder so bei sich und konnte dann auch noch mit mir reden oder was heißt reden, sich verständigen, hat aber die meiste Zeit dann doch geschlafen. Ja. Und wie lange war deine Mutter jetzt zum Schluss im Krankenhaus? Zum Schluss seit Freitag. Seit Freitag erst. Ja, also zu Hause war sie. Habt ihr denn dann zu Hause mal so eventuell über den Tod gesprochen? Ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen. Wir haben nicht in einer Familiensitzung in Anführungsstrichen darüber gesprochen. Wie hat deine Mutter sich denn geäußert zu diesem Thema? Sparsam, sag ich mal so. Also ich habe mich natürlich auch nicht immer getraut, diese Frage zu stellen. Ja, ist ja auch schwierig. Ist ja auch schwierig. Aber wenn es dann mal kam, dann kamen Antworten von ihr, wie sie ihre Bestattung möchte. Und ich habe danach gefragt, welche Musik hättest du gerne, welche Blumen, wie soll es ablaufen? Mhm. Ich muss sagen, meine Mama ist ohne Konfession, also sie ist ausgetreten aus der Kirche, also da war schon klar, Kirche wird es keine geben. Aber immerhin hat sie sich Gedanken gemacht, wie die Trauerfeier ablaufen soll. Sie hatte sich bestimmt Gedanken gemacht, hat uns aber Achso, hast du gesagt? Nur stückchenweise erzählt. Bitte? Also, nur stückchenweise. Und was hat sie euch erzählt? Was möchte sie? Dass sie Feuerbestattung möchte. Mhm. Und dass sie, meine Oma ist leider 2007 gestorben, mhm. dass sie zu ihr ins Grab möchte, also ins Familiengrab. Mhm. Mhm. Und alles andere konnte ich nicht mehr mit ihr besprechen. Mehr. Glaubst du, dass deine Mutter Angst hatte vorm Sterben? Ja, also ich glaube, dass sie Angst hatte, dass sie uns verlassen muss, mhm. dass sie uns alleine lässt. Du bist eine Tochter, gibt es noch mehrere Kinder? Ja, meinen 2 Jahre jüngeren Bruder. Ja, war der auch gestern Nacht mit? Der war dabei, ja. Mhm. Wie ist denn jetzt die Stimmung in der Familie bei euch? Mein Bruder kapselt sich total ab, wobei er das schon am Anfang der Krankheit gemacht hat. Also er konnte damit gar nicht umgehen, nie. Mhm. Und dein Vater? Mein Vater hat immer den Papa gespielt. Also hat auch immer auch zu mir immer den Starken, und er kann das und er hält uns alle und er schafft das. Und gestern ist er förmlich zusammengebrochen. Also da habe ich ihn zum ersten Mal so richtig weinen sehen. Richtig stark weinen sehen. Am Totenbett? Am Totenbett, ja. Hast du auch geweint? Unglaublich, wie ich geweint habe. Ich kam mir vor wie die größte Drama-Queen. Mhm. Aber ich war mir in dem Moment sowas von egal, was die anderen denken. Und der Bruder, konnte der auch weinen? Ja. Das konnte er? Ja. Ja. Der konnte auch getröstet werden. Er hat sich in den Arm nehmen lassen. Er hat auch meine Mama in den Arm genommen und hat sich auch richtig von ihr verabschiedet. Mhm. Und hat du bist jetzt wach? Ja. Sind deine Familie, dein Vater und dein Bruder, sind die auch wach oder meinst du, die können schlafen? Ich weiß, dass mein Vater Tabletten bekommen hat, mhm. dass er schlafen kann. Mhm. Ich vermute nicht, dass er die genommen hat. Ich denke aber nicht, dass er schlafen wird. Ich weiß es nicht, aber ich denke, er liegt unten auf dem Sofa und schaut auch noch fern oder sitzt vor dem PC oder was. Mhm. Bei meinem Bruder bin ich mir unsicher, er hat den ganzen Tag jetzt geschlafen, weil wir die Nacht natürlich auch nicht geschlafen hatten. Mhm. Aber ja. Wenn man das gerade 24 Stunden erst hinter sich erlebt hat, das ist ja nur gerade ein Tag erst her, mhm. Dann steht man eigentlich ja unter Schock, glaube ich. Das stehe ich auch total. Ja. Ich merke das selber. Deshalb kannst du wahrscheinlich auch mir so sachlich darüber erzählen. Ja. Wahrscheinlich in ein paar Tagen könntest du es gar nicht mehr, da würdest du nur weinen. Richtig, das ist es. Ich bin selber so über mich erstaunt, dass ich da so mit Abstand drüber reden kann und vor allem den ganzen Tag über keine Gedanken daran verschwendet habe. Ich war so beschäftigt mit Vorbereitungen und für die Trauerfeier und das. Vielleicht ist das auch ganz gut, dass man dann so viele Sachen zu erledigen hat, weil man dann einfach nicht nachdenken muss. Richtig, ich bin froh, dass es so war. Ja, Ich bin froh, dass ich auch weiß, dass ich morgen noch Aufgaben habe und dass ich morgen auch noch beschäftigt bin. Ich glaube, eine schwere Zeit kommt kurz vor der Beerdigung, dann die Beerdigung selbst und die Zeit danach, wenn so alles erledigt ist und man das dann realisiert, dass sie nicht mehr da ist. Sie ist einfach nicht mehr da, sie ist weg. Ja. Und das ist so grauenhaft. Ja, vor dem habe ich auch Angst, dass ich dann zu Hause sitze und nach ihr rufe und erwarte, dass es Antwort kommt. Oder sie frage, was sie zum Essen möchte und nichts mehr kommt. Mhm. Weil ich habe mich viel um sie gekümmert. War sie denn in den letzten Wochen zu Hause eher ein Pflegefall schon oder hat sie noch einiges machen können? Also sie war nie ein richtiger Pflegefall. Es war mal wochenweise Pflegefallansatz. Mhm. Aber meine Mutter hat sich immer wieder erhoben und hat immer, egal wie schlecht es ihr ging, sie kam immer wieder hoch. Mhm. Und als sie jetzt zu Hause war, ging es ihr bis auf eine Erkältung ganz in Ordnung für ihren Zustand. Mhm. Gott sei Dank, dass sie das dann noch, dass es nicht so in den letzten Wochen nicht so ganz dramatisch schlimm für sie war. Nein, also ich muss sagen, man denkt ja darüber nach, wie so ein Mensch sterben könnte. Mhm. Und ich habe mir das gewünscht, dass es so schnell geht, dass nicht noch lang ein Pflegefall draus wird und man sie windeln muss oder was auch immer, dass sie noch Herr ihrer selbst war. Mhm. Und wie war in all den Jahren früher dein Verhältnis zu deiner Mutter? Vor der Krankheit war unser Verhältnis relativ schlecht. Aha. Meine Eltern hatten sich eine Zeit lang getrennt und, mhm. und dann habe ich bei meiner Mutter gelebt und dann kamen meine Eltern wieder zusammen und ich wurde dann aber mehr oder weniger von meiner Oma erzogen. Mhm. War also auch ein schwerer Einschnitt für mich, als meine Oma 2007 gestorben ist. Das war meine Bezugsperson, mein Familieninhalt. Hast du denn so mit deiner Mutter deinen Frieden jetzt geschlossen oder sind da Sachen irgendwie offen geblieben? Nein, überhaupt nicht. Also seit sie die Krankheit, seit ich weiß, dass sie die Krankheit hat oder hatte, hat sich unser Verhältnis grundlegend geändert. Und du hast für dich auch das Gefühl, dass du alles das getan hast, was in deiner Macht stand? Vielleicht hätte ich am Tag gestern in der Nacht noch in der Klinik bleiben sollen. Das werfe ich mir ein bisschen vor, weil ich mir den Gedanken schon gemacht habe, den Schritt aber nicht dazu gemacht habe, nach Hause gegangen bin. Aber ich glaube, dass man sich immer irgendwas wirft man sich immer vor. Das ist es, ich glaube, dass das wichtig ist, dass man so sagt, die groben, oder das Grobe, das Große, die große Richtung war richtig, die ich gegangen bin mit der Mutter. Das ist ganz sicher. Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für dich, dass du das getan hast, was du tun konntest. Ja. Vielleicht, wir haben das ja schon oft gehört hier in der Sendung und man liest es ja auch so oft, die meisten, die oder ganz viele Menschen sterben ja, wenn die Angehörigen weg sind. Ja, das glaube ich auch. Weil vermutlich, vielleicht fällt es ihnen leichter zu sterben, wenn keine Angehörigen dabei sind. Sie hat auch immer gesagt, wenn ich sterben sollte, bitte lasst mich gehen. Haltet mich bitte nicht auf. Siehst du? Ja. Und sie hatte bestimmt Angst davor, wenn ich bei ihrem Bett gesessen wäre, dass ich sie wieder zurückgeholt hätte. Ja, du hättest geweint und das hätte es ihr schwerer gemacht zu gehen. Ja. Insofern ist das ja auch ein toller Satz, den deine Mutter gesagt hat. Wenn es soweit ist, lasst mich gehen. Ja. Ich glaube, das muss man auch immer machen. Man muss dann einen Sterbenden auch gehen lassen. Sicher. Liebe Sarah, es tut mir wahnsinnig leid, dass du so jung deine Mama verloren hast. Ja. Wahnsinnig leid. Jetzt möchte ich, dass wir dich nochmal anrufen, das heißt meine Psychologin, die Sabine. Ja. Dann könnt ihr noch ein bisschen in Ruhe reden. Ja. Ich wünsche dir und deiner Familie für die nächsten Wochen und Monate und für all das, was auf euch zukommt, sehr viel Kraft. Vielen Dank. Alles Liebe und alles Gute und du legst auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, dann haben wir hier noch den Henny. Henny ist 69, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ach, eine Frau ist das, Entschuldigung. Ja, ich bin eine Frau, bin ein bisschen erkältet, aber weißt du was, ich sehe oft, nicht immer, weil es doch manchmal spät ist, deine Sendung. Mhm. Und eigentlich ist mein Lieblingshonig Akazienhonig. Ich möchte dir eine ganze Tonne davon schenken. Der Oscar wäre noch zu wenig für dich, was du alles kannst. Du bist in allen Richtungen so perfekt, dass ich dich mal fragen wollte, wie machst du das alles? Nein, ich bin nicht perfekt. Nein. Ja, kein Mensch ist perfekt, das ist klar. Aber du gibst Ratschläge und du bist immer so gefasst, egal was du manchmal für Fragen kriegst. Ich beobachte ganz genau deine Augen. Du hast immer fast sehr gute Antworten. Wie machst du das? Ich danke dir. Ich danke dir, dass du es so sagst. Ja, also, der Oscar wäre zu wenig für dich. Wirklich. Du müsstest einen ganz, ganz tollen Preis kriegen. Ich hoffe, dass du privat so super lebst. Du musst irgendwie das ja mal wieder gut gemacht kriegen. Das ist ja ein Wahnsinn, ist das ja. Ich danke dir. Aber ich will dir mal auch sagen, das ist ja nicht nur eine einseitige Geschichte, diese Sendung hier. Ich bekomme ja auch so viel zurück von meinen Anrufern. Aha. Ich empfinde das manchmal als so ergreifend angenehm und schön, was Menschen mir übertragen an Lebensenergie oder was man mitnehmen kann, wie Menschen eingestellt sind, wie tapfer sie sind. Und das ist eine tolle Bereicherung. Du musst ja immer wieder die Ratschläge geben und die machst du ja immer, egal in welchem Lebenslang. Ob Arzt oder in Liebesleben oder meine Güte, was da für Themen auf dich zukommen. Also da kann man kein Buch mehr drüber schreiben. Tausende von Themen in all den Jahren, das gibt's doch gar nicht. Also, damit du mich nicht noch weiter verlegen machst, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ja, bitte sehr. Und die Sendung ist ja eh gleich vorbei, die Musik läuft ja. Und ich will den Leuten nochmal sagen, was für ein Thema wir morgen haben. Hat mich gefreut, dass wir beide uns kennengelernt haben. Ja, gerne. Und dir wünsche ich alles Gute von Herzen, Henny. Kann ich sehr gut gebrauchen. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, in der Technik war und ist Volker Thake. Und morgen haben wir ein Thema. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Das Thema heißt, ich kann nicht loslassen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich zum Beispiel an einen ehemaligen Partner klammern oder die eine verstorbene Person nicht loslassen können oder die sich auch von ihren Kindern nicht lösen können oder die sich über Jahre in irgendeine verrückte Idee verrannt haben. Ich kann nicht loslassen, das ist unser Thema morgen. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten und kostenfreien Telefonnummer oder ihr mailt uns domian@wdr.de. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und bin gespannt auf morgen. Bis dahin. Tschüss.